Es ist 11 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit Alex Wert. Guten Tag. Nächste Gespräche zwischen Grünen und FDP starten. Lehrer warnen vor Ende der Maskenpflicht in Schulen und das Wetter meistens trocken bis 19 Grad. In Berlin sind Grüne und FDP zusammengekommen, um weiter über eine mögliche Regierungsbildung zu sprechen. Mit für die FDP sitzt Fraktionsvize Theurer am Verhandlungstisch. Er sagte, es gehe jetzt darum, Gemeinsamkeiten zu suchen, anstatt Unterschiede zu betonen. Mehr zum Treffen hat Thomas Bremser. In einem hippen Designerbüro direkt am Berliner Zoo wollen die Parteien miteinander sprechen, die vor allem bei jungen Leuten derzeit beliebt sind. Dabei müssen die Verhandler an einem ziemlich langen Tisch sitzen. 20 Männer und Frauen verhandeln über erste inhaltliche Fragen. Besonders interessant dürften dabei die Themen sein, bei denen beide bislang auseinander liegen, also bei einem Tempolimit auf Autobahnen oder dem Ende des Verbrennermotors. Ein weiteres Ziel, Infos aus der Runde sollen nicht vorzeitig an die Presse durchgestochen werden. Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Fast 60% sind laut ZDF-Politbarometer dafür. Für die sogenannte Jamaika-Koalition unter Führung der Union sprechen sich nur ein Viertel der Befragten aus. Was die Rolle von CDU-Chef und Kanzlerkandidat Laschet angeht, sind die Zahlen noch deutlicher. Fast 2 von 3 sagen, Laschet solle zurücktreten. Ganz so heftig sind die Forderungen in der Union selbst noch nicht. Immer mehr Parteikollegen sagen aber zumindest, dass die Jamaika-Koalition unwahrscheinlich geworden sei. Fraktionsvize Linnemann brachte es heute Morgen in der ARD so auf den Punkt, die SPD habe die Wahl gewonnen, das müsse man eingestehen. Dem Lehrerverband machen Corona-Lockerungen Sorgen. Vor allem vor der Abschaffung der Maskenpflicht in den Schulen wird gewarnt. Wenn gleichzeitig nicht getestet wird, könnten Schulen zur Blackbox werden. Die Ansteckungen könnten nicht mehr kontrolliert werden. Das sagte Lehrerverbandspräsident Meidinger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch die Lehrergewerkschaft GEW hält die Maskenpflicht demnach weiter für sinnvoll. Die NRW-Landesregierung will wahrscheinlich nächste Woche sagen, wie es mit der Regelung im Unterricht nach den Herbstferien weitergeht. In England hat die Regierung kosmetische Botox-Behandlungen für unter 18-Jährige verboten. Ziel sei, sogenannte Instagram-Gesichter zu verhindern. Junge Menschen sollen so vor unbeabsichtigten Gesundheitsrisiken geschützt werden. Philipp Detlefs berichtet aus London. Bislang hatte die Regierung auf eine Selbstregulierung der Schönheitsindustrie gesetzt, allerdings ohne Erfolg. Die Zahl junger Menschen, die sich mit Botox und Lippenfüllern behandeln lassen, damit sie in sozialen Medien wie Instagram und TikTok vermeintlich besser aussehen, war zuletzt stark angestiegen. Die Regierung schätzt, dass im vergangenen Jahr über 40.000 Botox-Behandlungen bei Minderjährigen in England durchgeführt wurden und geht nun dagegen vor. Aktivisten monieren allerdings, dass auch Erwachsene gefährdet sind, denn eine Ausbildung oder Qualifikation ist in Großbritannien für Kosmetik. Behandlung nicht erforderlich. Und das waren die Nachrichten mit Alex Wert. Das Wetter. Das kommt jetzt von Thomas Becker aus der Wetterredaktion. Bis heute Abend ist es meistens trocken bei uns. Die Wolken sind dünn, die Sonne ist schon mal zu sehen. Und dazu kriegen wir Höchsttemperaturen von 14 bis 19 Grad. Außerdem haben wir noch einen kräftigen Wind. Und der bringt dann abends von Westen her etwas Regen. Bis morgen früh ist der aber wieder weg. Der Tag ist morgen wieder meistens trocken, allerdings auch oft bewölkt. NRW Verkehr. Das sind die Staus ab 6 Minuten Zeitverlust. A30 Rheine-Osnabrück zwischen Hörstel und Ibbenbüren-West 3 Kilometer Stau, 11 Minuten plus. A43 Recklinghausen-Wuppertal zwischen Herne-Eickel und Bochum-Gerte 2 Kilometer, 7 Minuten. A44 Dortmund-Kassel zuerst zwischen Kreuz Dortmund-Unna und Kreuz Werl 9 Kilometer, 16 Minuten. Und dann nochmal zwischen Diemelstadt und Bräuna 4 Kilometer, 11 Minuten. A45 Gießen Richtung Dortmund zwischen Hagen-Süd und Schwerte-Ärgste 3 Kilometer, 7 Minuten. A57 Krefeld-Köln zwischen Dormagen und Köln-Korweiler 5 Kilometer und 11 Minuten. A59 Düsseldorf-Köln zwischen Leverkusen-Rheindorf und Kreuz-Leverkusen-West 1 Kilometer und 6 Minuten. Und die A555 Bonn-Köln zwischen Köln-Godorf und dem Kreuz Köln-Süd 4 Kilometer Stau, 8 Minuten Zeitverlust. Radio Neandertal am Vormittag. Ach, das ist ein bisschen was für unsere Gehaltsklasse hier. Falls jemand Interesse hat, für 8,7 Millionen Euro kann man sich in einer britischen Grafschaft ein Anwesen kaufen mit hübscher Burg drauf. Das ist richtig was Feudales, ne? Der direkte Nachbar wäre dann übrigens Prinz Charles. Ist das jetzt wertmindernd oder steigernd? Man weiß ja nicht, wie der drauf ist, ne? Schneidet der seine Hecke ordentlich? Was ist mit lauten Partys? Nachbarn kann man sich nicht aussuchen, Mensch. Ich bin Kevin Zimmer, wünsche euch einen schönen Freitag. Radio Neandertal. So klingt zu Hause.

Den Saxophonspieler kriegst du immer am schlechtesten nachher raus aus dem Studio noch. Ist Eurythmics und There Must Be an Angel. Hier bei uns, Kevin Zimmer hier, Tag zusammen am Freitag. Der Papst, ja, der bekommt ja allerhand Geschenke. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile so eine Lagerhalle angemietet hat für die ganzen Geschenke. Jetzt hat er Holzbalken von der abgebrannten Kirche Notre Dame in Paris geschenkt bekommen. Aber bei anderen Geschenken ist es ja oft so, vermutlich denkt er sich da, yo, danke, aber was mache ich damit? Also in meiner Vorstellung denkt er sich das wahrscheinlich. Er hat übrigens schon mehrere Autos geschenkt bekommen. Er hat ein Tandem geschenkt bekommen mal. Ich meine, der Heilige Vater, was will der mit einem Tandem? Dazu braucht man doch einen Partner. Also es ist Hosenträger mit seinem Kopf drauf, hat er auch schon bekommen, also mit seinem Konterfei. Ich habe den Papst noch nie in Hosen gesehen. Egal, wir schenken ihm Hosenträger. Ja, der Schaustellerverband hat ihm mal 1000 Freikarten für die Kranger Kirmes geschenkt. Die hat er dann weiter verschenkt. Dabei hätte er sicherlich gerne mal eine Runde Weihwasserbahn gefahren oder wäre gerne mal mit der Heiliggeistbahn gefahren oder so. Das hätte er wahrscheinlich gemacht. Radio Neandertal. So, hier ist Max Giesinger und die Reise. Schönen Freitag. Ein altes Foto in meiner Hand, dass wir kaum wussten, wer wir sind. 5 Sommer, wir waren endlos. Bis jeder seine Wege ging. Tim ist jetzt in Freiburg, Tobi in Berlin. Philipp wurde Anwalt, Hanna ist geblieben. Manu wollte Tänzer werden, jetzt macht der BWL. Die Zeit vergeht im Rückspiegel so schnell. So laufen die Jahre weiter ins Land. So fängt das Neue nach dem Alten an. Wir sind auf der Reise und irgendwann kommen wir an, kommen wir an. Wir starten von vorne, geben fast auf. Wir stolpern und fallen und ziehen uns wieder rauf. So laufen die Jahre und irgendwann kommen wir an, kommen wir an. War kurz zu Hause. War lang nicht hier, wo Stein auf Stein wie früher steht. Die alte Straße ist fast wie damals und doch hat sich so viel gedreht. Kati hat jetzt Kinder, wir haben kaum noch Kontakt. Kolja macht Sozialarbeit und Marc hat's nicht gepackt. Clemens reist durch Frankreich, sucht immer noch sein Glück. Und ich spiel meine Lieder und denk an euch zurück. Und jeder hat Geschichten, von denen er gern erzählt. Die Zeit vergeht im Rückspiegel so schnell. So laufen die Jahre weiter ins Land. So fängt das Neue nach den Alten an. Wir sind auf der Reise und irgendwann kommen wir an, kommen wir an. Wir starten von vorne, geben fast auf. Wir stolpern und fallen und ziehen uns wieder rauf. So laufen die Jahre und irgendwann kommen wir an, kommen wir an. Und ich spiele hier meine Lieder und denk an euch zurück. An alle unsere Träume, an jeden Augenblick. Egal wo wir auch landen. Es hat alles einen Sinn, irgendwo führt jede Reise hin. So laufen die Jahre weiter ins Land, so fängt das Neue nach dem Alten an. Wir sind auf der Reise und irgendwann kommen wir an, kommen wir an. Wir starten von vorne, geben fast auf. Stolz. altes Foto in meiner Hand, als wir kaum wussten, wer wir sind. Heute ist das neue Album von Felix Jähn rausgekommen. Und er war ja am Montag hier bei mir in der Show zu Gast und da hat er schon verraten, dass er am Abend vor der VÖ, also vor der Veröffentlichung, reinfeiern wird. In Berlin. Und er wird auch als DJ da auflegen bei seiner eigenen Release-Party, wie das so schön heißt. Ne? Ich vermute mal, Robin Schulz war auch dabei. Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute es einfach mal. Hinter der Theke Champagnerflaschen aufsäbeln. Das kann nur er. Gutes Personal ist schlecht zu finden. Wir freuen uns sehr. Breathe heißt das neue Album von Felix Jähn. Bitte beachten Sie auf folgenden Werbehinweis. Hey, was geht ab? Hier ist Felix Jähn und mein neues Album Breathe gibt's ab sofort. Und ihr hört jetzt hier in eurem Lokalradio ein bisschen Mucke davon. Viel Spaß damit. Ach, machen wir das. Das ist ein Arbeitsauftrag, auch direkt an mich, wie ich merke. Natürlich, Felix Jähn zusammen mit Robin Schulz, auch drauf auf dem neuen Album. 15 Tracks insgesamt, das ist einer, I Got a Feeling. Jetzt neu bei uns. Robin Schulz und Felix Jähn featuring Georgia Kuh. I Got a Feeling. Wir spielen die Hits im besten Mix. Radio Neandertal. Always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage. Gelegenheit. Höfners spektakuläre Family and Friends Aktion mit den besten Konditionen des Jahres. Sichern Sie sich noch diese Woche Höfners 39% Family and Friends Rabatt. Gilt in allen Abteilungen und natürlich auch für Ihre Lieblingsküche. Und das Beste, ab einem Kücheneinkauf im Wert von 4.999 Euro schenken wir Ihnen sogar noch einen Geschirrspüler im Wert von 599 Euro. Mehr unter höfner.de. Herbst. Die Tage werden wieder kürzer. Genau wie euer Weg in den Urlaub. Denn Urlaub heißt Centerparks. Herbstlich willkommen in 6 der schönsten Regionen Deutschlands. Genießt wetterunabhängige Tage im eigenen Ferienhaus, im tropischen Badeparadies und. Jetzt buchen ab 199 Euro auf centerparks.de. Echte Stimmung beginnt mit Friday Night Shopping. Freu dich auf Cashback bis zu 50 Euro. Am 1. Oktober bis 22 Uhr im Limbecker Platz Essen. Name? Bond. James Bond. Sie sind zu spät. Das Warten hat ein Ende. Bond ist zurück auf der großen Leinwand. Keine Zeit zu sterben. Jetzt. Nur im Kino. Umtauschprämie bei Multipolster. Jetzt sind die Sofas dran. Diese Woche bis zu 2.200 Euro für Ihre alte Garnitur. Infos unter multipolster.de. Obst und Gemüse bei Aldi Süd kann so richtig. Und gibt's dieses Wochenende im frische Finale zu Deutschlands bestem Preis. Frische Gurken, das Stück 15% günstiger. Statt 39 Cent für nur 33 Cent. Und viele weitere Obst- und Gemüseartikel täglich frisch geliefert. Kann fehlen, kostet wenig. Jetzt bei deinem Aldi Süd. Multipolster. Bis zu 2.200 Euro Umtauschprämie für Ihre alte Garnitur. Infos unter multipolster.de. Stell dir vor, du bist in Irland. Du siehst grün, soweit das Auge reicht. Am Horizont lassen sich ein paar Kühe das saftige Weidegras schmecken. Du fühlst das Gras unter deinen Füßen, den sanften Wind auf deiner Haut. Du genießt den Moment und kommst ins Hier und Jetzt zurück. Extra für dich, Kerrygold Extra. Mit Butter aus bester irischer Weidemilch und wertvollem Rapsöl. Plötzlich sehe ich dich wieder und es ist, als wärst du nie weg gewesen. Mit dir genieße ich jeden Moment auf aufregende Art. So fruchtig intensiv kann ein Wiedersehen sein. Verlieb dich frisch in Mangerie. Deine Lieblinge von Ferrero sind zurück. Bonprix.de. Wow, der BH passt ja perfekt unter meine weiße Bluse. Und das Bustier hole ich mir fürs Yoga. Und die Dessous. Weil wir wissen, wie vielseitig dein Tag sein kann. Entdecke Wäsche von unsichtbar bis unübersehbar. Jetzt ab 12,99 auf bonprix.de und in der Bonprix-App. Bonprix, it's me. Also, in der neuen Küche hätte ich gerne Self-Clean-Funktion im Backofen, Kochfeldabzug statt Dunstabzug, Kühlschrank mit Eismaker. Alles drin. In der Küche oder im Preis? Sowohl als auch. So muss es sein. Bei Ostermann bekommen Sie alles für Ihre Küche. Top-Design, Top-Qualität, Top-Ausstattung. Und das immer zum günstigsten Preis. Ostermann, Ihr Einrichtungszentrum in Hahn. Mit Deutschlands modernstem Küchenhaus. Und schon geht's weiter mit dem besten Mix. Vom Niederbergischen bis zum Rhein. Nur bei Radio Neandertal. So klingt zu Hause. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care. Es ist Teil 12. Radio Neandertal. Die Nachrichten in 100 Sekunden. Mit Anna Tefert. Guten Tag. In Berlin beraten Grüne und FDP zur Stunde zum zweiten Mal über eine mögliche Regierungszusammenarbeit. Die beiden wichtigsten Fragen sind: Gibt es genug Gemeinsamkeiten und versucht man eine gemeinsame Koalition mit der SPD oder mit der Union? Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Fast 60% sind laut ZDF-Politbarometer dafür. Für die sogenannte Jamaika-Koalition unter Führung der Union sprechen sich nur 24% der Befragten aus. Die Polizei im Kreis Mettmann warnt aktuell vor Telefonbetrügern. Heute Morgen haben viele ältere Menschen, vor allem in Mettmann und Ratingen, Anrufe von einem angeblichen Polizisten bekommen. Diese Betrugsmasche zielt darauf ab, die Angerufenen um Bargeld, Schmuck oder auch um ihre Ersparnisse zu bringen. Die Polizei im Kreis Mettmann warnt eindringlich davor, sich auf diese Telefonate einzulassen. Auch wenn der Anrufer sehr überzeugend wirke und gegebenenfalls Druck aufbaue, auf keinen Fall auf den Anrufer eingehen, stattdessen einfach auflegen. Das ist nicht unhöflich. Mehr Tipps der Polizei, wie man sich bei solchen Betrugsversuchen verhält, findet ihr in den Nachrichten auf radioneandertal.de. Das Robert-Koch-Institut erwartet, dass es schon bald wieder mehr Corona-Neuansteckungen gibt. Viele Menschen seien noch immer ungeimpft, so das RKI. In NRW greifen heute trotzdem einige Lockerungen. Im Freien gilt zum Beispiel keine generelle Maskenpflicht mehr. In Restaurants, Kneipen und Cafés fällt der Mindestabstand weg. Heute, am Tag des Notrufs, gibt es wieder den Twitter-Marathon. Auch die Polizei im Kreis Mettmann macht mit. Über den Kurznachrichtendienst berichtet sie über aktuelle Einsätze. Thomas Bertram berichtet. Ziel der Aktion ist es, für die Notrufnummer 110 zu werben, sagt die Polizei. Sie will Hemmnisse bei den Menschen abbauen, damit sie im Notfall nicht zögern, über die 110-Hilfe anzufordern. Los geht es um 11 Uhr. Das Social-Media-Team der Kreispolizei wird dann nicht nur über aktuelle Einsätze berichten, sondern auch einen Einblick in die Arbeit der Leitstelle geben. Den Link zum Twitter-Kanal gibt es auf radioneandertal.de in den Lokalnachrichten. Neben der Kreispolizeibehörde Mettmann nehmen auch nahezu noch alle weiteren Polizeibehörden in NRW sowie 9 weitere Bundesländer am Twitter-Marathon teil. Das waren die Nachrichten mit Anna Tiffert. Hier ist das Wetter bei Radio Neandertal. Es ist sonnig und zum Teil sehr windig. Später gibt es mehr Wolken, spätestens heute Abend Regen bei Werten bis 19 Grad. Morgen wird es wechselhaft, der Sonntag wird grau, stürmisch und nass bei bis zu 18 Grad. Das Radio Neandertal Stau-Update, A3 Richtung Köln zwischen Dreieck-Langenfeld und Leverkusen-Oppladen, 4 Kilometer stockend. Und auf der 542 Langenfeld Richtung Monheim ist die Ausfahrt Immichrad wegen Bauarbeiten bis zum 9. Oktober gesperrt. I don't care if you're here or if you're not alone. I don't care, it's been too long. It's kinda like it didn't happen. The way that your lips move, the way you whisper slow. I don't care, it's good as gone. Draußen wieder dunkler und die Stimmung trister. Nicht mit uns. Radio Neandertal. Wir begleiten euch jetzt erst recht durch den Tag. Mit den besten aktuellen Hits. Und mehr Abwechslung. Wir spielen die Hits im besten Mix. Und weiter geht's. Only 24 hours in a day. 24 hours can escape. In my head, living there, it could be a real dark place. I got this great cloud over my head. Breaking down here in my bed. And I'm running round, round, round. Deep under the surface, I'm smiling but I'm hurting. No one else can bring this all back to my face. Who's gonna break these bones? I'll be beautiful. Who's gonna love me now? Oh, when the lights go out. Who's gonna pick me up when I feel like I'm not enough? Who's gonna love me now? Oh, when the lights go out. Only so many feelings I can hide. So many tears to cry. Trying to be somebody to everybody all the time. Only got so much energy. Energy left in me. And I'm running round, round, round. Just going nowhere. Deep under the surface. I'm smiling but I'm hurting. No one else can bring this all back to my face. Radio Neandertal. Kingston Town. had your word, I would give it away just to see the girls at play. When I am king, surely I will need a queen. Und Kingston Town gleich bei uns, Bruno Mars und Marry You. Wir schicken Sabine und ihren Freund oder ihre Freundin, das darfst du sich noch aussuchen, zum Konzert der Ärzte im nächsten Jahr nach Köln. Radio Neandertal. Wunscherfüller mit Westlotto. Das Beste ist, das Konzert wird auch präsentiert von uns, den NRW-Lokalradios. Und die beiden dürfen sogar schon beim Soundcheck dabei sein. Das machen wir alles möglich. Also, der erste Wunsch für heute ist erfüllt und so geht es jetzt hoffentlich weiter. Also, traut euch, schreibt uns über unsere Homepage, wovon ihr träumt, was ihr euch schon immer mal gewünscht habt. Und dann geht der größte Wunsch natürlich in Erfüllung, wenn ihr uns hört. Euren Lieblingssender Tom Hopper in unserem Wunscherfüllerstudio. Ja, hallo, wir geben alles dafür. Und wenn ihr gerade keinen eigenen Wunsch parat habt, auch überhaupt kein Problem, guckt doch einfach mal auf unsere Homepage. Da haben wir viele schöne Vorschläge für euch. Zum Beispiel einen Hubschrauber-Rundflug, einen 5000 Euro Einrichtungsgutschein oder auch ein Wochenende für die komplette Familie in einem Baumhaus, Chalet inklusive Übernachtung. Stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Wir freuen uns auf eure Wünsche und hier ist der nächste für den heutigen Freitag. Achtung an alle, die Bianca heißen. Das hier ist zum Beispiel so ein Wunsch von unserer Homepage. Bianca möchte gerne 4 Saisonpässe für den Moviepark und für einen Tag Monster spielen beim Halloween Horror Festival. Bianca, melde dich bitte bis zu unseren Nachrichten um 12, dann geht's dein Wunsch in Erfüllung. Hier ist die Nummer, jetzt nur für Bianca, und zwar die 0800 66 36 600. 0800 66 36 600. Wunscherfüller mit Westlotto. Radio Neandertal. Come on. cares if we're trash? Got a pocket full of cash, we can blow. Shots of Patrol. And it's on, girl. Don't say no, no, no, no, no. Just say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And we'll go, go, go, go, go. If you're ready, like I'm ready. Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Oh, I'll go get a ring, let the choir bells sing like ooh. So what you wanna do? Let's just run. Geschichte aus Dänemark. Dort hat ein Museum einen Künstler beauftragt, ein Kunstwerk aus Geldscheinen zu machen. 75.000 Euro in Scheinen hat er dazu bekommen. Abgegeben hat er zwei leere Bilderrahmen und das Geld behalten. Und er sagt, das ist kein Diebstahl, das ist Teil des Kunstwerks. Das Museum hat dann aber nochmal höflich nachgefragt, hey, was ist denn mit der bestellten Arbeit, dass Sie aus dem Geld eines, Sie wollten doch aus dem Geld ein Kunstwerk machen, ne? Hat er gesagt, ja, die Arbeit ist, dass ich das Geld genommen habe. Radio Neandertal. Ich möchte auch Künstler sein, bitte. Moment mal, bin ich das nicht? Warum gibt mir keiner 75.000 Euro? Das ist, ach Mensch, schade. Kevin Zimmer hier. When it's getting dangerous, always make me feel blessed. You're my guardian angel. You are, you are, you are. You are, you are, you are. You put your body on mine when they're taking aim. You're the pin in my heart, it's a heavy. I feel like you can save me now. I know I hurt. super frisch, super lecker, super günstig. Das Sparwochenende bei Kaufland mit tollen Angeboten. Zum Beispiel Orangen aus Südafrika, Klasse 1, das 1,5 Kilo Netz zum Aktionspreis für nur 1,99. Und niederländische Gurken, Klasse 1, das Stück für nur 33 Cent. Nur am Freitag und Samstag, nur bei Kaufland. Schülerhilfe, Profi-Nachhilfe vor Ort und online. Jetzt für alle Schüler nur 8,50 Euro pro Unterrichtsstunde. Jederzeit monatlich kündbar. Testen Sie jetzt die Schülerhilfe gratis. Infos unter schülerhilfe.de. Wunscherfüller mit Westlotto. Hallo, hier ist Tom Hoppe vom Wunscherfüller. Gesucht wird Bianca. Wir möchten dir gerne deinen Wunsch erfüllen, und zwar 4 Saisonpässe für den Moviepark und einen Tag Monsterspielen beim Halloween Horror Festival. Melde dich bis zu unseren Nachrichten jetzt gleich unter der 0800 66 36 600. 0800 66 36 600. Wunscherfüller mit Westlotto. Wir haben die Spiele, du den Spaß. Hol dir die neuen Gutscheine von McDonald's und gönn dir 20 goldig knusprige Chicken McNuggets mit 100% saftigem Hähnchenbrustfleisch. Jetzt für nur 4,99. In allen teilnehmenden Restaurants. Willkommen bei den Rewe-Jubelwochen. Heute mit Müller-Joghurt mit der Ecke. Verschiedene Sorten. Die 150 Gramm Becher für nur 25 Cent. Und Haribo-Fruchtgummi. Die 200 Gramm Beutel jetzt für nur 65 Cent. Jeden Tag die besten Coupons und tolle Angebote in der Rewe-App. Rewe, dein Markt. Das. Der Woche bei Hagebaumarkt. Jetzt die 0% Finanzierungsaktion. Noch bis zum 6. November ab 99 Euro Einkaufswert. In allen teilnehmenden Hagebaumärkten. Weitere Infos im Markt. Hagebaumarkt. Hier hilft man sich. Mama, Tim und ich heiraten. Oh toll! Nächsten Monat, am 3. per Videocall. Du musst dich nur einwählen. Nicht dein Ernst? Natürlich nicht. Mama, wir heiraten auf Gran Canaria. Buch deinen Flug. Weil Dasein manchmal alles ist. Jetzt dank Reiseberater sorgenfrei fliegen und in allen Tarifen kostenfrei umbuchen. Eurowings.com. Mein perfekter Start in den Tag? Ein leckeres Nutella-Brot und eine gute Nachricht. Frühstücksliebe zahlt sich aus. Einfach Nutella-Aktionsglas zusammen mit Brot oder Brötchen kaufen, Kassenbon hochladen und bis zu 3 Euro zurückerhalten. Mehr auf nutella.de. Hallo, du warst doch kürzlich auf der Suche nach neuen Schuhen, einem neuen Sofa, Bilderrahmen, Teppich, Kleid, Schmuck, Beistelltisch. Alles, was du suchst, findest du bei den Otto Updates. Sichere dir vom 30.09. bis 4.10. 20% auf Mode und Wohnen. Auf otto.de und in der Otto-App. Der Dacia Sandero EQG. Tolles Design, viel Platz und moderne Assistenzsysteme. Und mit Autogas sparen Sie bis zu 40% Kraftstoff. Jetzt im Leasing ohne Aufpreis. Und inklusive Autogas für 10.000 Kilometer gratis. Schon ab 3,30 Euro pro Tag. Entdecken Sie den Dacia Sandero EQG bei allen teilnehmenden Dacia-Partnern. Dacia. Einfach gut. 20% auf Mode und Wohnen bei den Otto-Updates vom 30.09. bis 4.10. Framstag bei Penny. Diesen Freitag und Samstag Milky Way Schokoriegel. Die 193,5 Gramm Packung nur 1,19 Euro. Und Markliebe Deutsche Romana Salatherzen. Die 2-Stück-Packung nur 59 Cent. Framstags günstig für alle. Erstmal zu Penny. Ist das hier gut? Wer Altours hat, hat's gut. Zum Beispiel eine Woche Fuerteventura. All-inclusive, schon ab 516 Euro. Bis 7 Tage vor Abflug, kostenlos stornierbar. Jetzt buchen, im Reisebüro oder unter altours.de. Altours, alles, aber günstig. Morgen im Lotto-Jackpot, rund 16 Millionen Euro. 16 Millionen? Stell dir vor, du knackst den Jackpot. Was du damit alles machen könntest. Jeden Tag zum Sonntag, dein Hobby zum Beruf, ein Haus bauen, am Strand. Gib dem Glück eine Chance. Spiel morgen Lotto 6:49 bei Westlotto. Teilnahme ab 18. Gewinnchance 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos in Ihrer Westlotto-Annahmestelle. 52 Jahre Roller. Unglaubliche Geburtstagsknüller. 25% Rabatt auf Garnituren, Polster und Relaxsessel, Funktionssofas, Polster und Boxspringbetten. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Mehr Infos im Markt und auf roller.de. Darauf können sich bei der Arbeit alle einigen. Radio Neandertal. Wir spielen die Hits im besten Mix. Why you always in the mood, fuck around like you're brand new? I ain't tryna tell you what to